Hey Hatti, grüß dich, hier ist der Christian. Ja, ich habe das alles schon gehört, deine Rufe und deine Erwähnungen. Vielen Dank, übrigens. Vielleicht sollte man mal wieder eine Folge machen. Ich habe wenig Zeit, aber jetzt doch ganz kurz schnell, dazwischen kommentiert. Erstens freue ich mich, dass bei euch der Smoothie Maker Einzug gehalten hat und das mit der Mandelmilch, da bist du mir einen Schritt voraus. Ich habe das immer schon vor, liegt alles schon parat, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Danke für den Tipp. Dann zum Gyros. Das Gyros. Gut würzen mit Gyrosgewürz, Salz nicht vergessen, Öl, frischen Knoblauch, frische Zwiebeln, gut einmengen. Es darf ruhig sehr feucht sein. Und dann ist das entscheidende Minimum 2 Tage abgedeckt mit Frischhaltefolie im Kühlschrank einweichen lassen. Sonst schmeckt das nicht. Und dann, wenn die 2 Tage rum sind, dann in die Pfanne mit der ganzen Sapsche, mit der ganzen Feuchtigkeit. Und auf mittlerer Hitze, eher kleinere Hitze, mindestens 1 Stunde lang blubbern lassen. Wichtig ist dabei, dass die ganze Feuchtigkeit entweicht. Auch die Feuchtigkeit aus dem Soja, die muss raus. Sonst wird es eine Glibberpampe und schmeckt nicht. Es soll ja knusprig wie Gyros werden. Und irgendwann funktioniert es. Und dann wird der Soja dunkel. Und dann hast du den Punkt erreicht, wenn das also wirklich eher trocken und ja knusprig ist, dann ist es soweit. Also probiert das nochmal, das schmeckt bestimmt. Soja gibt es ja mittlerweile in allen Größen. Wir haben es mal mit diesem kleinen Hackfleisch-Soja gemacht, aber ich habe mittlerweile ein Gyros-Soja gekauft. Das ist also so geschnitten wie die Gyros-Schnitzel. Da gibt es ja mittlerweile alle Größen und das liegt noch bei uns im Schrank. Beim nächsten Mal probieren wir das aus. Und zum Thema Käse. Ich habe bei uns im Kaufland eine neue Marke oder für mich ist es eine neue Marke entdeckt, die heißt Simply und die haben sich offensichtlich auf Käse spezialisiert. Ich habe da schon verschiedene Frischkäse probiert. Die schmecken eins zu eins wie Frischkäse. Das ist so genial, ist so super lecker. Und heute neu im Sortiment, noch nicht ausprobiert, aber ich sage es jetzt hier auch gleich. Also ein Schnittkäse, der so schön saftig und gelb aussieht, nicht so trocken und bröselig wie die anderen Ersatzkäse, die du auch schon probiert hast. Kann noch nicht sagen, wie es schmeckt. Und Pizzakäse, geriebenen Käse aus Kokosöl und steht auch drauf, schmilzt garantiert. Daraus kann man also Pizza machen oder Allgäuer Kässpatzen oder ähnliches. Also Reibekäse. Wie gesagt, Erfahrung habe ich noch nicht, aber der Frischkäse hat schon so super geschmeckt. Ich bin sicher, dass das keine schlechte Idee ist. Die werden halt immer besser mit diesen Sachen. Simply heißt die Marke. So viel für heute. Viel Spaß weiter bei deinem Podcast. Ich bleib am Ball. Mach's gut. Servus. Ciao.